war nun das Glasperlenspiel seit seinen Anfängen an Technik und Umfang der Stoffe ins Unendliche gewachsen und zu einer hohen Kunst und Wissenschaft geworden, so fehlte ihm zur damaligen Zeit noch etwas Wesentliches. Bis dahin nämlich war jedes Spiel ein Aneinanderreihen, Ordnen, Gruppieren und Gegeneinanderstellen von konzentrierten Vorstellungen aus vielen Gebieten des Denkens und des Schönen gewesen. Ein rasches Sich-Erinnern an überzeitliche Werte und Formen, ein virtuoser, kurzer Flug durch die Reiche des Geistes. Es hatte sich dabei aber der Übelstand bemerkbar gemacht. Gedächtniskünstler ohne andere Tugenden spielten virtuose und blendende Spiele und verblüfften und verwirrten durch das rasche Nacheinander zahlloser Vorstellungen. Ein solches Virtuosentum aber fiel bald unter strenges Verbot. Und die Kontemplation wurde wieder zu einem wichtigen Bestandteil des Spieles. Ja, zur Hauptsache. Nach jedem Zeichen, das der jeweilige Spielleiter beschworen hatte, wurde nun über dieses Zeichen, über seinen Gehalt, seine Herkunft, seinen Sinn, eine stille, strenge Betrachtung abgehalten, welche jeden Mitspieler zwang, sich die Inhalte des Zeichens intensiv und organisch gegenwärtig zu machen. Damit wurden die Hieroglyphen des Spiels davor bewahrt, zu bloßen Buchstaben zu entarten. Für den engen Kreis der Glasperlenspieler war das Spiel nahezu gleichbedeutend mit Gottesdienst. Für sie ist der Ludi Magister ein Fürst oder hoher Priester, beinahe eine Gottheit. Für den Magister selbst ist das Glasperlenspiel in erster Linie ein Musizieren. Wir sind an den Punkt gelangt, wo unser Augenmerk von jener Entwicklung gefesselt wird, die des Meisters Leben in seinen letzten Jahren nahm und die zu seinem Abschied von Amt und Provinz, seinem Hinüberschreiten in einen anderen Lebenskreis und seinem Ende führte. Des Amtes im Innersten müde geworden, hatten sich Josef Knechts Gedanken bereits auf die Suche nach einem Weg ins Freie begeben. In dieser Zeit sah er unerwartet eine einst vertraute, seither halb vergessene Gestalt aus seiner Jugendzeit wieder. Plinio de Signori. Knecht hatte ihn als einen stürmischen und heiteren, mitteilsamen und glänzenden Jüngling gekannt, als einen guten Schüler und zugleich einen jungen Weltmann, der sich den weltfremden jungen Kastalian überlegen fühlte und dem es oft Spaß machte, sie herauszufordern. Jetzt schien er seine Jugend und Munterkeit, seine Freude am Mitteilen, Streiten, Austauschen, sein aktives, werbendes, nach außen gekehrtes Wesen völlig abgelegt oder verloren zu haben. Plinio, vor allem aber sein Gesicht, schien gezeichnet, zum Teil zerstört, zum Teil geadelt durch den Ausdruck des Leidens. Eine Welttraurigkeit, glaubte Knecht gar in diesem Gesicht zu erkennen, und war beunruhigt und ergriffen.